sein. Aber war es solider? Ist schon sehr lustige Szenen. Lennart, wo waren wir jetzt ungefähr? In dem Raum und er fängt. Bei Air. Bei Air. Machst du mir noch so einen Fassbrowser auf? Genau. Hab ich schon. Ja, wollte ich gerade auch machen. Er denkt mit. Schick, danke. Alles nicht weit genug. Möchte doch keins mehr. Alle mit mir. Ich kenne uns jetzt über ein Jahr, du hast mich immer noch nicht verstanden. Nein, gerade nicht. Keiner versteht mich. Niemand. Du bist einfach so klug für mich. Keiner hat dich lieb. Du kannst es tun. Oh, okay. Mila kann lachen, ist aber über Furina. Was? Das war immer am Ball. Ist das hier die Volleyballspieler Superstar? Das ist unser. Ja, das ist wieder cool. Ich weiß noch, Samstags Tele 5. Ich will da auch. Auf die Uhr. 5 Uhr morgens aufs Sofa geschleppt wieder. Digimon. Shaman King, Dragon Ball, One Piece. Werbung. Flithammerhead. Und heutzutage, was machen sie jetzt? Nicht mehr so samstags morgens um 5 Uhr aufstehen, um Tele 5 zu gucken. Nein, die wachen erst um 9 Uhr auf und dann posten sie auf Instagram irgendein komisches Foto von sich. Aber gut. Jetzt läuft morgens? Ja, was haben die denn für eine Kindheit, bitte? Die kriegen Handy in die Hand gedrückt und dann... Jetzt läuft Yu-Gi-Oh! Auf Motorrädern. Ja. Ja, da haben wir schon von gehört. Weil die meisten Karten spielen nicht mehr rein. Ich habe sie. Müssen auch vor allem, ne? Die setzen sich auf Motorräder, fahren dann im Kreis mit Autopilot und spielen währenddessen Karten. Ja, ich habe noch die Entwicklung erkannt vom gegenüber sitzen Kartenspielen. Bis zu großen Arenen, die digitalisiert werden, wo die Karten dann auf einmal real werden, deine Seele verkaufst. Ja, und diese Karte, wenn die dann zerstört wird, kannst du schmerzen. Das Siegel genau. Von Original. Und dann erscheinen die irgendwelche komischen Gestalten. Danach sind sie ja noch gut. Nee, da gab es Akademien, die dazu ausgebildet haben. Die waren toll. Und sie war richtig, sie war einer der besten Gags in dieser Serie war. Ich sag euch nicht, wer mein Gegner ist, aber sein Name reibt sich auf Schwäben Schmucki. Ich hab mich so weggelacht vom Fernseher. Ja, darauf, es war ja cool. Man hat die erste Staffel, die fand ich echt gut. Das habe ich als Kind gehört, weil ich ein bisschen jünger war. Ne? Habe ich gesehen, ich fand das cool. Habe dann weiter geguckt und immer. Ich habe es zwar verfolgt, warum? Vielleicht, weil ich zu viel Zeit hatte als Kind. Das Kind hat so wahnsinnig viel Zeit. Ich habe immer noch viel Zeit. Abitur und so. Abitur. Und wer braucht Abi? Gut. Seid in dem Zelt. Den Typen hatte ich ja ausreichend beschrieben. Er ist immer noch keine Kapuze auf. Pummelig und hat die Kapuze abgenommen mit seinem Haar, ausgedünnten Haarkranz und dem etwas faltigen Gesicht. Schaut euch jetzt eindringlich an. Ich schaue zurück. Ich wollte es gerade sagen. Mit einer Geste weist er euch an, euch vorzustellen. Ich bin Darkness von der Heide. Aus der Stadt Adel. Ich bin Roba aus Gratenfels. Mein Name ist Karl und ich traue dem Braten nicht. Und ihr seid? Du blick dich erst langsam an. Und dann fährt er fort. Fängt schließlich an zu sprechen. Guten Tag. Hä? Guten Tag. Ja. Ist ein Akzent? Da. Mein Name ist Bornosch. Voll gut, ja. Guten Tag. Also zyklopisch ist das nicht. Es freut mich sehr, euch zu sehen. Ihr seid also hier, um euch unserer Untergrundbewegung anzuschließen. Eher weniger. Ich möchte erstmal wissen, was sich dann auf sich hat. Das ist gut. Informationen sind sehr wichtig. Also, wir sind eine passive Untergrundbewegung. Wir leisten passiven Widerstand gegen das Terrorregime vom Graben. Das ist sehr wichtig, weil die Bevölkerung von Gradenwelt zunehmend älter wird. Ja. Würden wir also bei unserer Untergrundbewegung auf eure Hilfe zählen? Krakow wird nervös. Krakow wird wahnsinnig nervös. Bei Krakow ist das Zelt zu klein. Was? Krakow hat nämlich Platzangst. Was ist eigentlich dran? Mein kleiner Freund, ihr wirkt nervös auf mich. Sprecht mich nicht an. Sprecht mich nicht an. Aber ich muss euch ansprechen, wenn wir ins Geschäft kommen wollen. Ich gehe schon. Ich gehe in kein Geschäft. Es wird zu klein. Ich gehe ein bisschen in Deckung. Wo hinter? Habe ich euch verunsichert? Nein, ich glaube, wir kriegen einfach mit diesem Zwerg hin los. Kann ich euch helfen, Herr Schwert? Muss hier raus, ich kann nicht mehr. Habe ich Mundgeruch? Kann ich mehr, ich muss hier raus! Elias, lass mich vorbei, ich muss hier raus! Justus, hilf mal unserem neuen Freund hier. Kommt der Kleine mit der Brille wieder, geleite dich nach draußen. Vielleicht besser. Was hat er denn? Ist ein Schiss kompliziert. Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema. Seid ihr bereit, für euer Vaterland zu sterben? Nein. Aber für einen Wandel muss man auch Opfer bringen. Wie ungefähr den Dorf bitte? Von Gratenfels? Den können wir vielleicht für unsere Sache gewinnen. Besser nicht. Dann haben wir Minim ein Machtmittel in der Hand. Ja, meint ihr das jetzt? Mit seiner Hilfe können wir die Stadt von innen heraus verhindern. Aber ihr habt ihn soeben entführt. Was lässt euch denken, dass er euch unterstützen wird? Wir werden eine herzerreichende Rede vor ihm halten. Und dann wird er verdienen, wie wichtig es ist, die Stadt zu verhindern und den Terrorregime von den Grafen zu beseitigen. Vielleicht erkläre ich euch am besten erstmal, was wir überhaupt so machen hier im Widerstand. Genau, das ist eine gute Idee. Wir von der Widerstandszelle Nord leisten passiven Widerstand. Der Zwerg ist vorne vor mir, kriegt das mit und er ist vollkommen entnervt, reißt das Zelt auf und schreit: Nimm die Wolldecke aus dem Maul! Ich will eine Decke. Die Decke vom Zelt ist noch stabil. Ich raste gleich aus! Was ist denn los? Ist die Luft hier so schlecht? Oder habt ihr Hunger? Bei dem Gelaber, da kommt der gleich in den Schweinshaxen hoch, die ich heute Morgen nicht gegessen habe. Soll ich euch eine Schweinshaxe bringen lassen? Also ich stehe ja auch draußen immer noch rum. Zwar nicht mehr ganz vom Zelt, aber ich bekomme mit, wie der Zwerg laut schreit. Ich denke auch die alle anderen ungefähr. Und vielleicht auch Gratenfels wieder auf, wie er schreit. Und möchte ihn dann natürlich sämtlichen versuchen, ihn in unser Vorratszelt zu führen, wenn er sich denn davon verführen lässt. Angrim, das macht ihr sehr gut. Sonst verrät ja noch unsere Position. Halt die Klappe! Was ist mit der Klappe? Nimmt, ihr solltet die Glabbe vom Zelt schließen. Wir wollen ja nicht, dass unsere neuen Freunde sich ergelten. Wir sind noch mitten im Gespräch. Wie ich bereits erklären wollte, wir von der Widerstandszelle Nord leisten in Gradenfels passiven Widerstand. Einmal sind wir so passiv gewesen, da haben wir 3 Monate lang nichts Schlechtes über den Graben gesagt, um unsere Tage aufrecht zu erhalten. Wie gesagt, nachdem wir also unsere Tätigkeit verschleiert haben, indem wir untätig waren für 3 Monate, haben wir aus den Schatten heraus zugeschlagen. Und jetzt stehen wir kurz davor, eine richtige Revolution in der Stadt anzusetteln. Dafür brauchen wir eure Hilfe. Ah ja. Was vor's? Ich kann euch versprechen, ihr seid ja all gemischt. Ich? Ist das richtig? Du musst aber, Herr, kannst du nicht sagen, du bist adelig, muss sagen. Wie bitte? Ihr nur auch mit so Kräuter und Substanzen Sachen anmischen. Ja. Ich bin ein Alchemist. Wenn wir erstmal die Kontrolle über die Stadt erlangt haben, kann ich euch versprechen, dass wir immer einen großen Teil der Schwefelvorkommen für euch abschweigen können. Und euer Freund, der Jäger, der kann sicherlich dann in den umliegenden Wäldern jagen gehen. Ha, das klingt super, es war. Und wir gönnen uns dann selbstverständlich auch um die psychosomatischen Störungen eures Freundes kümmern. Ich glaube, das ist nicht zu helfen. Ja, Herr Torwaller. Kanok. Wer ist dieser Mann? Dieser Mann ist, er ist er. Also, es gibt viele Sagen und Legenden über ihn und Mythen und ich weiß auch nicht mehr recht, wie ich hier gelandet bin, aber auf jeden Fall hatte ich auf einmal einen tiefen, innerliegenden, naja, Hass. Oder nennen wir es nicht Hass, sondern nennen wir es Liebe zu den Menschen zu Gratenfels, die meines Erachtens etwas Besseres verdient haben. Und als er dann so tiefgründig mir alles, praktisch mein ganzes Wesen erleuchtete, musste ich einfach mich der Rebellion anschließen, diesen lieben Menschen dabei helfen, ihr Glück zu finden, dass sie nicht weiter in dieser Pein leben. Und ich kann dir nur wünschen, auch dieses Glück erfahren zu dürfen, wie ich. Findet ihr all das nicht etwas, nun ja, seltsam? Das weiß ich gar nicht mehr so richtig. Aber auf jeden Fall ist die Verpflegung super. Die Rente wird zwar erhöht, aber dafür habe ich ja einen höheren Anspruch auf Riester später. Ich darf meinen Zirkus jederzeit weiterführen. Denn auch wenn ich nur, naja, inkludiert bin, fühle ich mich doch sehr wohl. Und in der Gemeinschaft hier zu leben, hat auch etwas sehr Schönes. Man fühlt sich immer gemeinsam zusammen. Und es ist einfach wunderschön. Einer für alle und alle für einen. Ist nicht da. Ich bin immer da in deinem Herzen. Ich warte vor, bevor wir in dieses wunderbare Zelt gehen. Dieser Tag ist einfach nicht mehr zu fassen. Und jetzt höre ich hier schon Stimmen. Offensichtlich waren die Schweine des ewigen Geschenkens vergiftet. Also mich zu wiederholen, also bevor wir in dieses wunderbare Zelt gefüllt mit den Köstlichkeiten dieser Welt hineingehen, schlage ich vor eure Aggression, eure Wut und eure, weiß nicht, psychosomatischen Störungen damit zu bearbeiten, eure Wut in Kraft umzuwandeln und Holz zu spalten und das Feuer für das ärmliche Mahl zu speisen. Das Feuer, das Gradenfels reinigen wird. Ja, schon wieder, hört ihr das? Sprach mein Herz. Seid ihr Bauchredner? Hört auf. Nicht. Oh mein. Aber vielleicht habt ihr recht, vielleicht bin ich übermüdet. Ich habe auch schon seit 20 Minuten nicht mehr geschlafen. Und dann drücke ich ihm diese Holz... Axt in die Hand. Die Axt in die Hand. möchte ihn dann zu. Das Holz liegt bereit. Angrim! Sagt mein Herz. Schreit er, ich renne dafür zurück zum Zelt. An welchem lehrst du unseren neuen Freund am meisten darüber auf, wofür wir das Holz überhaupt brauchen? Ja, für das Feuer. Nein, wir müssen noch Holzschnitte anfertigen. Wir müssen noch Holzschnitte, was? Wir benötigen noch Holzschnitte, die wir in der Stadt verteilen können, mit Werbung für unsere Organisation. Und später. Wir hatten noch zuletzt, weißt du noch, nur ein einziges Flugblatt. Brauchst du Flugholz? Zuletzt haben wir ein Flugblatt angeschafft, aber der Theodor musste doch bei dir mit ausgucken, weil wir nur eine Kopie hatten. Diesmal brauchen wir mehr davon, sonst kann unsere Revolte nicht funktionieren. Okay. Erstmal speisen wir unseren Hunger, denn so mehr Holz wir hacken, desto mehr Feuer haben wir, desto mehr Hunger haben wir, desto mehr können wir heute Abend essen. Ich kann auch nicht dazu folgen, aber es geht um Essen. Und da bin ich auf jeden Fall dabei. Seht ihr die Problematik? Wo ist dieser Mann? Ich sehe ihn nicht, aber ich höre ihn. Folgendes. Die alten Menschen in Gradenwelsch haben wegen ihrer Leibränden vergessen, wie man ehrlich arbeitet. Wir müssen ihnen diesen Lebensgeist zurückbringen und ihre grauen Haare wieder werben. Was? Und wir brauchen eure überlegene strategische Fähigkeiten, um einen Plan auszuarbeiten. Wir müssen der Seele. La la la, ich bin nicht verrückt. La la la. Wir müssen der Seele der Stadt neues Leben einhauchen. Denn sie ist total veraltet und droht zugrunde zu gehen. Und mit dem Färben der Haare meinte er praktisch wieder den jungen Geist der Menschen wieder erwecken. Den neuen Lebensgeist. Ja. Warte, das ist wohl das mit dem Färben der Haare. Hat mein Großonkel Gerhard aus Kargoros Schröder schon in Probleme geführt. Soll ich mal auf Klugheit würfeln, ob ich noch verstanden habe, was ich da gerade gesagt habe? Nein. Maxi, wenn du es selber nicht nachvollziehst, nein, kannst du das so viel rumwürfeln. Aber es hört sich für clever an, gerade zu prätentiös. Ich gab mein Herzchen. Sprach mein Herz. Also ich wieder zurück zu Kargrok. Fange an, Holz zu hacken. Mal weiß nicht, wer mitmacht. Ich habe hier die Fähigkeit Wissen, Sagen und Legenden. Und ich möchte einfach mal überprüfen, ob das, was ich jetzt hier gerade erlebe, vielleicht irgendwo vorkommt. Ob du gerade träumst. Ob ich gerade träume. Gar nicht wahr, nein. Ich geh noch weiter und überprüfe auf Götter und Kulte. Das ist zweimal Klugheit und einmal Intuition. Warnosch ist nicht irgendwer, er ist ein Sinnbild der Freiheit. Er ist vom Himmel herabgestiegen, um die Menschen in eine bessere Zukunft zu führen. Was? Die Lüge gibt's wirklich. Versuch das jetzt mal. Mach es jetzt. Wir werden Grandfähig in Freiheit bringen. Da geht er down. Ich weiß, ich kann mir das nicht erklären, was hier passiert. Vielleicht bist du ja fasziniert davon. Ich bin, wie gesagt, total fasziniert davon und hoffe einfach darauf, dass wenn ich gleich Holz gehackt habe, mich also ein bisschen körperlich verausgabt habe und dann vielleicht eine ordentliche Schweinshaxe gegessen habe, die ich jetzt auch schon lange vermisst habe. Und vielleicht gibt es in diesem Lager ja auch ein gutes Bier, dass es dann vielleicht besser wird. Aber ich fange jetzt einfach mal an, Holz zu hacken. Ich check's gerade auch nicht, was los ist. Ja, was ist denn mit unseren beiden anderen angehenden Widerstandskämpfern? Ich kapiere nicht, was los ist. Er hat Stimmen in seinem Kopf. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja. Plot Twist. Wir sind wieder im Zelt. Blob. Also, nochmal zu rekapitulieren. Ich habe vorhin noch mit dem Kerl gesprochen. Und ja, der sitzt doch die ganze Zeit. Karl ist weggegangen. Ah, okay. Und er hat angefangen, Stimmen zu hören. Okay. Ich habe keine Stimmen gehört. Du warst ja nicht dabei, also weißt du es nicht. Also, ja, ich weiß es nicht, aber bloß nur die Szene ein bisschen zu kapieren. Ja, aber dein Charakter weiß ja nicht, was mir passiert. Ja, das weiß ich. Klar, das bedenke ich auch. Gut, ja, wo waren wir stehen geblieben in dem Gespräch? Eigentlich muss Douglas ja das Gespräch führen als Unteradliger. Ich glaube, er hat ihm gerade ein unglaublich schnickes Angebot gemacht. Ja. Ein Angebot, das man nicht ablehnen kann. Also die Herrschaften, soll ich just durch den Vertrag aufsetzen lassen? Wie wär's, wenn wir damit noch einige Jahre warten würden, bis sie ihre Organisation weiter gestärkt haben? Das ist ja der Punkt. Wir brauchen eure Hilfe, um die Organisation zu stärken. Wie kann ich Ihnen bitte helfen? ihr habt die Verbindung und den Intellekt. Wir mögen nicht viele sein, aber wir sind die Zukunft von Granwelt. Wir werden diese schweflige Ränderstadt in eine glänzende Zukunft führen. Dafür müssen wir Opfer bringen. Seid ihr bereit, das auch zu tun? Ich unterstütze dich doch eigentlich gar nicht. Welche Art von Opfer? Das wir sich dann zeigen müssen. Aber wir müssen bereit sein, unser Herz, unsere Seele und unser Leben zu geben für die bessere Zukunft von Granwelt. Einer für alle, alle für einen. Da fängt das schon an, ich bin da nämlich nicht für bereit. Genau, er ist nämlich ein Adiger. Wollt ihr dann ein Leben unter Unterdrückung von Rentnern führen? Alle Menschen an jeder Straßenecke, die nicht arbeiten, nur von Steuergeldern leben. Ja, streng genommen glaube ich, das will er, weil er gehört zum Adel und der ist ja Teil der Unterdrücker. So sieht's aus. Aber arbeitest du gerade gegen ihn? Nein. Schweig still. Es gibt zwei Möglichkeiten, mein werter Douglas. Entweder ihr seht eine Zukunft voller aller Menschen auf der Straße, die sich kaum bewegen können und mit grauen Haaren. Oder ihr seht eine bunte Zukunft voller lachender Kinder auf den Straßen. Was ist also die Zukunft, die ihr wollt? Krakau hört das und schreit, es heißt Kinder! Was ist die Rinder? Ich lege Krakau immer größere Holzblöcke. Mein Werder Douglas, welche Zukunft wollt ihr haben? Hebt die Hand. Hebt die Hand, Douglas. Nein, das werde ich nicht tun. Du dich, wie ich es tue. Nein. Jetzt heb halt die Hand! Was wollt ihr dann tun? Ich möchte nur diesen seltsamen Ort verlassen und zurück nach Adel. Ihr wollt es tun, wie es der normale Durchschnittsbürger tut. Einfach wegsehen vor all dem Leid in der Welt. Aber ich weiß, ihr seid herausragend und herausragende Individuen wie wir. Die müssen etwas tun. Die müssen einen Plan haben, wie sie die Welt verbessern können. Es heißt aber Plan. Jetzt heb halt die Hand, damit der Typ aufhört zu labern. Kommst du nicht her? Oh nein. Nur um das Drama hier nochmal eben zu verdeutlichen. Maxi hat gerade seinen kleinen Finger ins Bier gesteckt. Dann kriegt die Hand den Finger nicht mehr aus der Flasche raus. Maxi. Sitzen noch alle Glieder zusammen? Er tut weh, aber er schmeckt gut. Alles okay. Alles zu tief reinstecken. Douglas, seht ihr das? So wie Angriff in dieser Flasche feststeckt, steckt auch ihr drin in den Terror vom Grafen. Müssen wir bekämpfen. Ich flüster ihm etwas zu. Das klingt aber eigentlich garstig. Garstig? Ich sehe hier da garstige Dinge hinter meinem Rücken. Ja, das ist typisch für ihn. Wieso tut er schon was? Weil er garstig ist. Das können wir aber nicht tun, mein lieber Robert. Robert, ihr braucht einen geraden Rücken und ein aufrechtes Herz, wenn ihr für die gute Sache kämpfen wollt. Ich bin erstaunt, dass der Zelt immer wieder zum Zelt umringt. Ein Wort sagt wieder zurück. Und meine Wort sagt, erstaunliches Tempo. Schon ganz eingenommen von dieser schillernden Persönlichkeit. Er wird angezogen, immer wieder. Herr Torwart, ihr werdet überrascht, wie schnell diese kleinen Beine mich tragen können. Wirklich, ich habe lange nur Anlauf nehmen mit den Holzklopfen, damit ich richtig doppelt hauen kann. Ich habe gerade irgendwie Lust, den Kerl zu filetieren. Kann ich nun auf eure Unterstützung hoffen? Ich werde gerade mit meinem Holz fertig. Ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Ich könnte dafür sorgen, dass Sie und der Graf von Granwelt das auch, sich auf einem neutralen Boden begegnen, um ein Argumentsduell durchführen zu können. Solange Blut in meinen Adern fließt, werde ich keinen Schritt zurück machen. Werde kämpfen, bis wir die Freiheit erlangen haben. Es heißt kämpfen! Ich möchte mal auf Überreden würfeln. Du willst nicht versuchen zu überreden. Viel Spaß dabei. Du kriegst aber seine 25 Charisma als Erschwernis. Nein, der Würfel. 25 Charisma. Eins? Das ist quasi ein Leuchtfeuer. Ja, der war Leuchtfeuer. Das machen wir nochmal. Ja. Der ist doch auch gut. Oh, ich hab definitiv drüber, oder? Jo. Warte, muss ich eben rechnen. Du kannst doch einfach ausspielen. Du spielst halt aus. Warte, ich rechne, ob es klappt. Du warst zweimal extrem drüber. Ich war auch einmal auf 1. Du machst ja keinen Unterschied. Du musst ja, du darfst ja nicht drüber kommen bei 2. Bei ja, das ist das Problem. Ich habe 8 Punkte zu vergeben. Ja, du warst ja mit zweimal 19, das war ja. Ich hab 8 Punkte. Okay, das passt nicht. Schade. Herr Torwaller, ich bin mit meinem Holz fertig. Ich auch, dann können wir das Feuer anschmeißen und Feuer uns schon mal ein bisschen um das Vorratszelt kümmern. Oh ja, wenn ihr versteht, was ich meine. Dann fange ich jetzt mal an, das Feuer aufzuschlichten, denn als Zwerg bin ich natürlich Experte, was. Also auch als Erzzwerg bin ich natürlich Experte, was ein gutes, ordentliches Feuer angeht. Das ist nicht richtig, ja. Ich bin überall schön gestartet, fast symmetrisch. Gut, und dann ziehe ich uns auch gleich ins Zelt, wo es dann üblich beschmückt ist mit Pferdekeulen. Naja, es sind nun keine Schweinshaxen, aber man nimmt, was man bekommt. Richtig. Nun, ich sage so, ich werde an keiner Handlung teilhaben, die das Blutvergießen eines Mitmenschen nach sich zieht. Wenn unsere Handlung ja auch nicht. Wir leisten doch passiven Widerstand. Andererseits wird es vielleicht Zeit, nicht mehr nur immer passiv zu sein, sondern wirklich aktiv Veränderungen in Gratenfels herbeizuführen. Ein Problem, das ich da sehe, ein sehr großes Problem sogar, ist der Büttel, der mich ständig unterdrückt hat. Den haben wir ja hier. Ja, eben. Und da wollt ihr euch hinaus mit dem mal unterhalten? Oh ja. Oh, Angrim, magst du mal den Büttel holen? Da ist die Stimme wieder. Mit oder ohne Sack? So, dass er noch atmen kann. Noch ein Sack? Ist nicht so wichtig. Hol ihn einfach her. Ich trage ihn rüber. Ja, Herr Torwaller, mit wem redet ihr? Das. Da hört ihr nicht das laute Geschrei aus der Hütte? Die ganze Zeit, die wir hier sind, eine seltsame Stimme, die ich nicht zuhören. Ja, das davon, dass ihr das eine, die eine Fellkeule ans Ohr und die andere in den Mund habt. Bei uns isst man so. Ja, ich hätte nie ein bisschen. Wenn ihr den noch bitte los, den Sack ist drüber und werft ihn mir über die Schulter und fragt ihn dann ins Zelt und setzt ihn da vor ihm auf den Boden ab. Seht ihr, da ist der Büttel. Wunderbüttel. Ist Arndt noch im Zelt? Ja, noch ist er im Zelt. Ich pass auf den auf. Könntet ihr bitte einmal auch einen Torweiler rausschicken? Warum? Arndt ist ein enger Vertrauter von uns. Ich bin Theodor Nummer 2 unter Widerstandsbewegung. Muss ich auf Überreden würfeln? Kannst du einfach rausspielen. Versuch mich doch zu überreden. Ich muss ja ihn überreden. Draußen haben. Ja, ich möchte es draußen machen. Probier doch mit ihm zu überreden, rauszugehen. Du kannst es dir eigentlich aussuchen. Ja, überreden stand hier. Bei Gesellschaftstalente. Ja. Du bist so eine Überfigur, du schwebst mit dem Spiel, so bei Realitäten. Oh, ich habe eine neue. Da muss ich alles schaffen. Mut 11. Schade. Angrim. Ja. Wo ist denn Deodor? Im Vorratszelt. Oh. Im Vorratszelt. Wie ist denn Deodor da hingekommen? Ich ist doch noch gar nicht Essenszeit. Aber wir hatten Hunger. Aber Angrim, so geht das nicht. Ich suche jetzt den Torwaller und gehe natürlich, weil ich denke, er ist da vielleicht wieder hingegangen, ins Vorratszelt, wo ich da auf Theodor treffe. Oh, guck mal, die Zipfelmütze. Ach, Theodor ist da. Ich meinte, oh, ich habe mich verdammt. Ach so. Oh, Glück gehabt. Gut, dass du auch da warst. So. Angrim, Leodor, ich muss ja ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Mhm. So geht das nicht. Was? Wenn man Widerstand leisten möchte und eine Revolution herbeiführen... Warum lässt mich heute eigentlich jeder stehen? Dann muss man auch einmal Opfer bringen. Welche Form von Opfer? Wir müssen schon die Hälfte unserer Bewaffnungen verkaufen, damit wir genug Schweinshaxen für heute Abend besorgen konnten. Wir haben nur Pferdehaxen. Ihr könnt nicht einfach vor dem Essen anfangen, euch zu bedienen. Tun wir nicht, wir bereiten das Essen vor. Tun ihr das? Schauen wir es vor. Dann tut mir leid, dass ich euch verdächtigt habe. Können wir mir noch einmal verzeihen? Es heißt doch verzeihen! Wichtig ist, dass ich von Herzen komme. Ich bin so tief berührt, dass ich mich schuldig fühle, rausrenne und versuche, so schnell es geht wie möglich für alle das Essen vorzubereiten, den Tisch zu decken und den ganzen Pferdehaxen aufzutischen. Seht ihr das? Er ist so ein guter Junge. Herr Tormann, da soll ich euch helfen. Er ist die Jugend, die Granwelt braucht. Könnte ich theoretisch darauf befehlen, euch nochmal eine Sprache beizubringen? Ich hab den. Geht der Kerl jetzt zurück ins Zelt und ist dann noch der Dorf bitte? Wieso? Ja. Achso, sprach nur Gupete oder was? Und wir sind jetzt alleine. Ja, ja, jetzt auch in der Nähe. Nur er. Du und ich? Ja, offenbar. Und der Büttel. Gut, und der Büttel. Weil, dann ziehe ich jetzt mein Messer. Ja, dann intervenierst du irgendwie, schätze ich. Ich kann euren Hasch auf die Regierung von Granwelt verstehen. Aber sie müssen passiven Widerstand leisten. Aus Gewalt resultiert nur noch mehr Gewalt. Das ist wie ein Kreislauf. Ich ziehe meinen Degen. Willst du dich gegen mich stellen? Ja, offensichtlich. Ich verbinde mir Gewalt in diesen häuslichen Schild. Wieso denn? Weil ich adelig bin und ich bin für den Graf. Ist ja dich beeinflusst, ohne dass du es wusstest. Ich habe dir da vorhin noch zugeflüstert. Ja, und ich habe es Nein gesagt. Habe ich mein Messer schon gezogen? Ja, oder? Ja, du hast gesagt, du ziehst dein Messer. Also hast du dein Messer gezogen. Gut. Ihr müsst euer Messer wegstecken und den Büttel verschonen. Der Büttel ist nur ein Symptom des Problems. Jetzt läuft der Elf amok. Amok-Elf. Wenn ihr den Büttel beseitigt, dann kommen zwei neue Büttel. Dann kommen immer mehr Büttel. Aber vielleicht wird dieser Büttel dann nicht versuchen, mich zu verklagen. Jedes Mal, wenn ich irgendein Tier schieße in diesem Wald, versucht er, mich für Wilderei an die Gelben zu bringen. Das ist ja auch Wilderei. Essen ist fertig! Ich bin ein Jäger, ich habe nie gesagt, dass ich ein Wilderer bin. Freunde, ja. Beruhigt euch, lasst den Büdel und euch und uns zusammen essen. Dann können wir unsere Probleme bereden. Ich komme auch ins Zelt stecken. Man kommt die erwartenden Männer. Wir haben uns echt viel Mühe gegeben. Ich stecke mein Ding. Es wäre schön, wenn wir alle zusammen essen können. Deswegen stecke ich mein Messer. Oh, ihr wollt den bitte freischneiden? Das ist so einfach nur Knoten. Dann könnt ihr einfach am Ende ziehen. Dann geht die Schleife von alleine auf. Da braucht man kein Messer für. Dann geht auch nicht das Seil kaputt. Das kann man auch brauchen. Wir müssen sparen. Richtig. Der finanzielle Rückhalt unserer Organisation ist noch ein bisschen schwächer. Der Mittel sollte mit uns essen. Finde ich auch. Ich mache die Knoten auf. Wir müssen uns mit dem Feind verbinden. Auf emotionaler Ebene. Ich glaube, er schläft. Dann lassen wir ihn schlafen. Dann halten wir einen wieder drauf. Die Kuschelsack. Leg ihn einfach schon damit. Wir werden ihm ein bisschen Schweinshaxe übrig lassen. Ja, mal nur Pferdehaxen. Das wird er nicht merken. Ich komme dann mal aus dem. Gut, die Außenposten sind auch wieder eingetroffen. Und mittlerweile sind schon ziemlich viele am Tisch. Also, meine Freunde und Mitrevolutionäre, wir wollen heute gemeinsam essen. Edler Herr. Um unsere neue Partnerschaft zu besiegeln. Edler Herr, seht ihr auch diese seltsame Figur da vorne an der Spitze der Tafel? Den Casting-Halbelfen. Ob garstig oder nicht, wichtig ist, ob wir ein reines Herz haben. Naja, meine Frage zielte nicht auf den garstigen Halbelfen aus. Den bin ich offensichtlich den ganzen Tag schon gezwungen zu sehen, aber... Mein Herr, ich möchte euch nicht zu nahe treten, aber seid ihr echt oder sehe ich euch nur, weil ich auf Entzug von Schweinshaxen bin? Man sagt mir oft nach, ich sei mehr eine Lichtgestalt als ein richtiger Mensch, aber ich bin wirklich aus Fleisch und Blut und nur hier... um dem Terror vom Grafen den Krieg zu erklären. Den grauen Terror. Den grauen Terror. Danke, dass Sie mich korrigieren, angriffen. Theodor sitzt da nur und schüttelt mit dem Kopf. Deswegen ist wichtig, dass wir unsere Probleme jetzt hier beim Essen besprechen und dann gemeinsam zuschlagen können. Was geht hier eigentlich genau vor? Das frage ich mich auch. Worauf muss ich würfeln, wenn ich einfach nur rennen will? Ihr wisst doch, Tod dem Terror. Wir kämpfen für Freiheit. Was genau seid ihr eigentlich? Ich bin Widerstandskämpfer. Sag ich doch. Sagt Ihnen die Stadt Dresden etwas? Dresden? Liegt das nicht im Osten? Ja, es liegt hinter den Bergen bei den sieben Zwergen. Bin ich noch nicht gewesen. Gibt es da noch mehr Widerstandskämpfer? Oh ja. Glaub ihr, es lohnt sich für uns dorthin zu gehen, um neue Kämpfer zu rekrutieren? Das was sagt ihr, Edler Herr? Ja. Sagt ja. Hört nicht auf den garstigen Halbelf. Ihr solltet auf der Stelle dahin reisen. Am besten sofort. Aber vielleicht solltet ihr Angrim und Theodor hier lassen. Warum? Wir sollten direkt nach dem Essen heute Abend. Wir sollten zusammenbleiben. Sollten wir eine gemeinsame Operation planen? Wir werden dann nach Dresden ziehen und neue Mitglieder rekrutieren. Der Zwerg ärgert sich gerade über seine beschissene Idee. Bei allem Respekt, aber müssen wir wirklich wegziehen, um neue Widerstandskämpfer zu besorgen? Aber können wir es vertreten, dass die Menschen von Grafenfels noch länger unter der Unterdrückung? Ich sehe den Torwald in den Augen. Ja. Ich sage dir doch, wir müssen Grafenfels von innen heraus verändern. Das heißt, wir werden junge Leute rekrutieren, die in die Stadt ziehen und langsam das Stadtbild wieder bunt machen. Also sind wir praktisch Immobilienmarker da jetzt? Auf natürliche Weise werden wir die Ränder ausschieben und so die Machtbasis des Grafen unterhöhlen. Warten wir doch 5 Jahre. 5 Monate? Angrim, das Problem an einer stagnierenden Gesellschaft ist, dass niemand etwas tut. Wir, ja, deswegen können wir nicht aufhören. Wir können nicht Liebe ergreifen. Wir müssen anfangen. Wir müssen etwas tun. Ja, richtig. Deswegen werden wir zusammen nach Dresden gehen. Theodor, weißt du was? Wieso machen wir uns die Sache denn so unnötig kompliziert? Wir müssen nur ein ganz, ganz klein bisschen das Rentensystem sabotieren und schon bricht alles in sich zusammen und wir haben die Kontrolle übertragen. Aber Theodor, ja, wir müssen nicht Sachen im Geldbeutel von den Leuten bewegen. Wir müssen die Sachen in ihren Herzen bewegen. Nur so kann man eine Gesellschaft nachhaltig ändern. Das ist ausgesprochen, oder? Das hat damals schon mein Großonkel gesagt, Norbertus Krakow Blüm. Die Renten sind sicher. Das ist das Problem. Auf Kosten der Steuerzahler bekommen alle Rentner in Gradenwels ein Leibrente. Obwohl sie gar nichts mehr tun. Das ist das Problem vom letzten Grafen Greiwachs gewesen. Der war paranoid. Und hat. Es heißt paranoid! Und der hat die ganze Stadt bewächtigt. Völlig unnötige, riesige Bewächtigungsanlagen. Und der hat ganz viele Leibwachen auf Lebenszeit eingestellt. Seht die Zappeleien des krastigen Halbelfes. Ich glaube, er hat etwas zu sagen. Das ist jetzt. Spürt ja auch das Leid, das die Leute verspüren in Gradenwels. Ich kann das gut verstehen. Droht dem Terror. Ich beiß nochmal kräftig von meiner Pferdeachse ab und frag mich, wo eigentlich die Pferde herkommen, die für diese Pferdeachse gestorben sind. Und ich lasse meinen Blick über das Gelände schweifen und sehe unsere Kutsche, aber unsere Pferde sind weg. Die werden auch, wir stehen so auf Stein. Die Pferde haben sich für die gute Sache geopfert. Freiwillig, die sind in Wasser reingetroffen. So langsam bekommt der Zwerg auch ein bisschen mit der Angst zu tun, weil er denkt, okay, hier, irgendwas stimmt hier nicht und er hat das Problem, wie kommt er jetzt hier weg? Also wenn sogar der Zwerg denkt, dass hier irgendwas nicht stimmt, ist die Kacke am Dampf. Aber total. Ja, okay, hast recht. So, jetzt will ich mal ein paar Antworten hier, weil ich habe hier so langsam gar nicht mehr, was hier los ist. Was ich gar nicht würdig tun, mein Freund. Ihr müsst das verstehen. Der Erfolg unserer Widerstandsbewegung hat nicht mit Statistik zu tun. Unser Erfolg basiert auf innerer Überzeugung. Überzeugung! Überzeugung und Willenskraft. Willenskraft! Überzeugung habe ich auch immer, wenn ich zu viele Schweinshaxen gegessen habe. Wunder am Hintern. Existiert diese Widerstandsbewegung vielleicht nur in unserem Kopf? Richtig. In unseren Köpfen, da geimt der Widerstand gegen den Terror. In unseren Köpfen und in unseren Herzen. Angrim hat es schön gesagt. Ich geimt in unseren Köpfen, dass etwas falsch ist in der Welt. Das ist typisch für diese Elfen, die reden wieder wirr. Und dann nutzen wir unseren Kampfgeist aus dem Herzen, um zu beflügeln, was in unserem Kopf gegeimt ist. Keimt! Ich versuche von dem Magier zu überreden, mich unsichtbar zu zaubern. Was ist hier los? Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist nicht der Einzige. Hey, Angrim. Herr Garstig, meiner Meinung nach ist das hier alles ziemlich real, aber auch ziemlich verworren. Ja, verworren trifft es gut. Ihr habt es realisiert. Die Welt ist verworren und merkwürdig, aber wir können sie auflösen. Wir können zur Freiheit streben. Vielleicht gibt es hier irgendeinen komischen Zauber. Ein Zauber? Theodor, ich glaube, ja, dein Dieses Mal habe ich nichts angestellt. Herr Alchemist, bitte. Gibt es irgendetwas in eurem reichhaltigen Wissen, das diese sehr verwirrende und sich festfahrende Lage erklären könnte? Nein, ich stehe für meinen Teil jetzt auf. Ich schiebe meinen Stuhl zurück, stehe auf, passe mir an die Mütze. Einen schönen Tag wünsche ich noch und gehe in Richtung der Stadt. Möchtest du die Union verlassen? Ja. Ihr habt doch eure Instruktionen für den Einsatz in Gradenwels noch gar nicht erhalten. Und das ist auch gut so. Ihr seid eher der spontane Typ, was? Ja, ich brauche noch etwas Bedenkzeit. Ich habe eine Idee. Was? Also, bringt euch in Sicherheit, der Elf hat eine Idee. Ja. Sie hatten doch vorgeschlagen vorhin, dass wir dem Dorfbüttel für unsere Bewegung Ach, du machst es doch mit. Motivieren. Also ich rieche die. Aber der Dorfmittel kann doch nur und zum Vorteil gereichen, wenn wir ihn zurück nach Gratenfeld bringen. Wieso? Damit er als Teil unserer Widerstandsbewegung die Stadt infiltrieren kann. Wir haben schon genug Spione in der Stadt. Sogar der Graf ist ein Spion. Aber man muss sagen, er hat schönes Haar. Den Drachenmann erstmal indoktrinieren. Oh ja, ich schlage vor, ich indoktriniere ihn auf dem Weg nach Gratenfels. Nein, das muss hier im Lager passieren. Wir haben ein spezielles Ritual dafür. Der Zwerg überlegt in seinem Kopf, ob indoktrinieren vielleicht ein Wort ist, was er aus dem Zyklopischen kennt. Und er erkennt es als das zyklopische Wort für ausziehen. Da macht sich gleich ein Jahr. Ich werde mich auch mal indoktrieren. Was du dir da? Indoktrinieren. Wasch die Nieren. Aber was denn mit dem Adligen, der anscheinend nicht so begeistert von dem Widerstand gegen den Adel ist, der schaut und gerade seelenruhig zurück zur Stadt stolziert. Stolziert. Er stolziere. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen, Theodor. Er wird zuerst denken, dass er uns bekämpfen muss. Aber wenn er in Gradenfels ist und weiter seiner Arbeit nachgeht, wird er verdienen, dass etwas fehlt in seinem Leben, dass ihm Farbe fehlt, dass ihm Liebe fehlt. Ihm fehlt das Indoktrieren. Und wenn die Gelde sein Herz überrandert, wird er zurückkommen und sich der gerechten Sache anschließen. Ich habe Arroganz auf 10, ich denke nicht. Und was ist, wenn, bevor ihm einfällt, dass er... dass ihm etwas in seinem Herzen fehlt und dass er so einsam ist und so, aus Versehen ein Wort darüber raus, wo wir uns gerade aufhalten. Oder über das Indoktrieren. Wo wir uns aufhalten, ist noch gemeinhin bekannt. Wir haben schließlich auf den Flugblättern geschrieben. Oh. Ein Moment. Wenn Sie diese Informationen einfach an den Grafen praktisch weitergegeben haben, wieso wurde diese Bewegung noch nicht zerschlagen, wenn sie eine ernsthafte Bedrohung für Grafenfeld darstellt? Wie gesagt, es gab nur einen Flugzettel und den müsste immer noch mit sich rumschleppen. Unsere Widerstandszelle und der Graf befinden sich in einer Art kaltem Krieg. In einem Gleichgewicht des Schreckens. Niemand wagt einen Schritt zu tun. Deswegen versuchen wir gerade, Verstärkung aufzutreiben, mit der wir den Grafen besiegen können. Was lest ihr da? Ich habe gerade ein Buch entdeckt über die Gestaltung von... Widerstand leisten für Dummies. Von Flugblättern, denn ich so langsam... denke ich, dass eure Idee vielleicht gar nicht so schlecht ist. Und, sagen die Bilder im Buch, kannst du nicht lesen. Könnte ich dieses Buch vielleicht einmal haben. Ganz geil, für euch gebe ich das Buch bestimmt nicht. Aber Angrim, zeigt mir doch einmal euer Flugblatt. Ich sehe dort mehrere gestalterische Fehler. Sprecht euch aus. Keine Plakatschrift. Und ja, Dichter und Denker. War bei uns in der Stadt auch als Sturm und Drang berühmt für meine Holzarbeiten. Das war gut. Wir brauchen noch Flugholzschnitte. Und die kann man dann natürlich mit etwas Kohlenstoff auf etwas Pergament drucken. Das ist eine gute Idee. Das habe ich für meinen Großonkel Gutenberg Karl Krokelin gefunden. Kann ich mich vielleicht auch an der Tafel erheben und ein bisschen das Lager durchsuchen nach irgendwelchen Hinweisen, was überhaupt genau los ist? Kannst du machen, wenn du willst. Der Elf steht einfach auf und fängt an, alles zu durchsuchen. Seht, der Elf fängt schon wieder an zu klauen. Ober, alle! Was hast du dir da? Ich suche nur nach ein bisschen interessanter Lektüre. Das ist faszinierend. Da müsstet ihr euch einmal an Justus wenden. Justus kennt sich gut aus mit Lektüre und so weiter. Er ist ein sehr gebildeter Mann. Der einzige und auch Theodor hat schon viele Bücher gelesen. Der Wie heißt Deodor eigentlich mit Nachnamen? Rand? Aber hier in der Wildnis, im Widerstand, da zählt nicht, wer man vorher war. Hier zählt, wer man ist und was man sein möchte. Hier zählt, wofür man kämpft. Andrin, lasst uns über das neue Flugblatt nachdenken. Was ist wichtig? Ich kann nicht schreiben. Ich kann nicht lesen. Dusch, dusch. Hilf den armen Leuten mal beim Verwaschen dieses Flugblatts. Ja. Also, ich würde es ungefähr so ausdrücken. Indoktrieren ist wichtig. Indoktriert euch. Da fehlt ein bisschen der Pep, oder? Indoktriert euch jetzt. We need you. We want you. Irgendwie was, das ihr rankt, oder? Richtig fetzig. Milch macht müde Männer munter. Ist man unterwegs zu viert, ist noch wunderschön indoktriniert. Wie sowas. Dann ist es noch ausbaufähig. Oh, Orientierung. Ich würfel mal auf Orientierung. Wozu? Damit ich irgendwas Hilfreiches finde. Das kriegst du nicht bei Orientierung. Segnet der jämmerliche Halbelf, wie er verwirrt über dieses Lager läuft und die Orientierung verloren hat. Vielleicht werden sie. Ich will sie auf dem Flugblatt zurechtfinden. Also wichtig ist erstmal eine schöne Zeichnung, die die Kinder anspricht. Vor allem Bilder. Oh, ich hab einen fetzigen Spruch. Mit Rentnern voll ist dieser Ort. Drum kommt schnell zur Zelle Nord. Das lässt noch Fragen offen. Das motiviert die Leute, sich uns anzuschließen. Das finde ich eine gute Idee, Justus. Und plant ihr einen Doppelmord? Auch dies bekommt ihr in Zelle Nord. Hier steht Kulturkunde Mittelreich. Hätte ich das vielleicht würfeln? Wozu? Ich will wissen, was hier los ist. Die sind alle behindert, was ist los? Und läuft euch mal der Opa vor und ihr findet ihn in Zelle Nord. Waffen sind euch zu massiv. Der Widerstand ist rein passiv. Wenn ihr nicht wisst, was hier passiert, nach 20 Uhr wird indoktriert. Die alle wirklich nur so dämlich? Ja, ich denke schon. Okay. Fällt aus. Ich bin langsam auch. Wie lösen wir diese Situation? Ich hab grad mal Spaß, also wirklich. Für die Jugend nie gekannt, gibt es jetzt den Widerstand. Gott. Tiefen Widerstand leisten und irgendwas anzünden oder so. Anzünden, das ist so 995 BF. Wir töten diesen Aber Deodor, Was habe ich euch denn erzählt über die Spirale der Gewalt? Naja, ein angezündetes Objekt kann ja nicht zurückhalten. Aber ihre Besitzer und die Nachbarn. Wie lange hängt ihr da eigentlich so an den Postergestalten, damit ich weiß, wie weit ich in der Stadt bin? Also ich mal, eigentlich wollt ihr nicht ein schönes Bild malen? Ja. Ich habe gehört, Torvaler sind unheimlich kreativ. Ich kann nur mit Blut machen. Ich habe ja die Fähigkeit, malen und zeichnen. Ja, ich habe komplett überwürfelt. Ich sag so Penis. Das ist für mich angemalt, noch nie. Und mal irgendwelche Strichbällekes auf. Ja, aber ich sehe Spiegelverkehr von oben, darum kann ich es nicht erkennen. Seht, seht, das ist Zelle Nord, wie ich sie gemalt habe, wie ich sie in meinen Träumen mir vorstelle. Du kannst träumen, das ist alles real. Aber ich frage mich langsam, ob Angrim nicht recht hat und wir vielleicht unsere Geschichte nicht nur mit Wabe schreiben können, sondern auch mit Blut. Wir müssen unsere Träume leben, denn irgendwann werden unsere Träume wahr. Was sagt ihr dazu? Naja, yay. Schöner Kreuzzug, wie wir ihn früher bei den Zwergen hatten. Ja, aber leider ist das für mich nicht besonders gut ausgegangen. Beginnen wir doch unser aktives Vorgehen mit dem Dahinscheiden des Mittels. Wir müssen unseren Weg gehen und uns der Gefahr stellen, jederzeit. Das ist richtig, Angrim. Wollen die allerbesten sein. Wie geiler Wunsch war. Das klingt nach einem Plan. Wir sollten sie alle fangen. Wie müssen wir fangen in diesem Plan? Das ist die alten Sicke. Wir werden erkennen, was wichtig ist, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Angrim hatte die Philosophie verinnerlicht. Eigentlich habe ich gerade nur die erste Strophe vom Digimon Songtext gesungen. Das ist die richtige Philosophie. Meine Mutter hat immer gesagt, du wirst unbesiegbar sein, der Beste sein. Deine Zeit wird kommen. Mein Vater sagte immer, schnell wie die Windtunnel, zäh wie Leder und hart wie Krüppstach. Mein Vater hingegen sagte immer, hart wie Stuhl und flink wie Nackmulle. Also, sei bereit, euch hart wie Stuhl. Dem Terror entgegenzustellen. Sind wir nicht irgendwie der Terror? Also! scheinbar ist Theodor der einzige intelligente Mensch dieser ganzen Runde. Ja, da ist abgehauen. Also, Freunde und Kollegen vom Widerstand, hebt die Hände zum Himmel! Lasst uns fröhlich sein! Und wenn wir alles hinter uns haben, lasst uns fröhlich sein und lasst uns wieder lächeln können. Hossa! Die Kinder lächeln können. Hossa! Auf den Straßen. Hossa! Und ruft mir nach. Tod dem Terror. Tod dem Terror. Tod dem Terror. Tod dem Terror. Tod dem Terror. Tod dem Terror. Jus, du auch mein ewiger Freund. Wo ist der Büttel? Der Büttel steht gerade daneben und ruft tot im Terror. Der ist aufgewacht. Ja. Muss mal eben meine Möglichkeiten durchdenken. Der Zwerg hebt die Hand. Schaut den Elf nervös an. Sieht den Arm nach hinten. Ah, es schießt. Ich rück ein Stückchen zurück hinter dem Büttel. Und irgendwie hat er gerade komplett vergessen, was er machen wollte. Und Tod dem Terror. Tod dem. Und er überlegt schon wieder, ob das nicht vielleicht doch zyklopisch ist. Und ich schneide dann bitte jetzt die Käse durch. Aus Gründen, die keiner versteht. Versuchst du das? Jetzt nicht mehr, das ist ja und dann renne ich weg in den Wald und versuche diesen ganzen Chaos reinkommen. Machst du das? Dann musst du erst würfeln ohne Ende. Wie war es? Weil irgendwie weiß ich nicht, wie es sonst weitergeht. Ich weiß schon, dass es im Lager Leute mit Armbrüsten gibt. Ja. Und ein Zauberer. Und ein Zwerg, der dich nicht leiden kann. Und ein Torwaller, der sexy ist. Und wir sind im Wald. Und einen absolut charismatischen Führer mit quasi religiösen Zügen, ja? Dessen Macht du überhaupt nicht einschätzen kannst. Und Stühle. Vor allem nicht seine Kampfkraft. Und ein großes Feuer, das fast symmetrisch ist. Vielleicht. Auf dieses Feuer bin ich sehr stolz. Das ist eines meiner besten Feuer, die ich jemals gemacht habe. Ja. Da steckt Liebe drin. Weißt du einfach genau, und viel Holz. Gut, ich überleg's mir doch. Und Tod dem Terror. Tod dem Terror. Tod dem Terror. Und jetzt alle, Theodor. Im Kanon. Tod dem Terror. Tod dem Terror. Tod. Schweizachse. Tod dem Terror. Schweizachse. Und jetzt gilt es, unsere Operation zu planen. Viva la Revolution. Viva la Revolution. Der Zwerg ist nicht sicher, dass es wirklich zyklopisch sein muss, dass der Typ da redet. Boah, da kommt mir seltsam bekannt vor. Was? Gut. Und irgendwas fällt ihm dem Zwerg auch an dem Gesicht. Das ist seltsam. Können wir jetzt bitte etwas Terror verbreiten? Wir bekämpfen doch den Terror, Theodor. Das immer noch keinen Sinn für eine Widerstandsgruppe. Herr Zwerg. Ihr starrt so auf unserem Anführer. Ist euch etwas aufgefallen? Sein Gesicht ist seltsam. Was ist genau an seinem Gesicht seltsam? Er hat keine Nase. Das ist Voldemort. Ein Tritt für Voldemort pro Nase. Seid ihr sicher, dass euer Hass auf den Drachenfels nicht daher führt, dass ihr ein unterschwelliges Neidgefühl auf die Haarpracht des Grafen habt und es eigentlich ein Projektionsmechanismus, ein Abwehrmechanismus, um euer Selbst zu schützen? Ich glaube, das Problem nicht, glaube ich. Weißt du, würfeln, dass du das selbst verstanden hast? Oder? Darf ich nicht für würfeln, ich weiß, dass ich das nicht verstanden habe. Das Problem ist, glaube ich, eher okularer Natur. Das heißt okularer Natur, das heißt? Das heißt nukular. Durch, ich glaube, wir reden von dir. Das Wort ist nukular. Was ist mit meinem Okular? Nein, ich meine schon unseren Anführer. Er redet in mir seltsam bekannten Worten. Aber ich trage überhaupt keine Brille. Schaut mich mal an. Schauen Sie mal nach rechts. Schaut nach links. Und jetzt tut ihr über die Straße gehen. Über die Straße ging ich so gut. Über die Highway des Lebens reiten wir. Theodor lässt seinen Kopf auf den Tisch. In meinen früheren Dämpfen gegen das terroristische Regime des Grafen habe ich mir eine Narbe zugezogen. Es kann sein, dass die euch aufgefallen ist. Kann ich mal nochmal auf Intuition würfeln? Ja, was willst du denn wissen? Ich will wissen, ob das ein echter Mensch ist. Ja. Das musst du nicht für würfeln. Das ist halt ein Typ wie jeder andere, der da sitzt. Ne? Du hast ja einen komischen Akzent da. Langsam, aber sein Gesicht ist seltsam. Ich finde ja, sein Gesicht seltsam. Dann möchte ich auf Intuition wissen, um zu begreifen, was genau mit seinem Gesicht los ist. Weil der Zwerg ist ja ein bisschen doof. Also müsste ich eigentlich drauf kommen. Ich bin endlich doof. Das habe ich jetzt nicht in-game gesagt. Doch. Wenn das so weitergeht, versucht der Elf in 10 Minuten den Ausweg aus der Matrix. Sucht den Architekten. Stimmt irgendwas. Also meine Freunde, hat irgendjemand einen Vorschlag, wie wir das Regime am empfindlichsten treffen können? Kann doch. Wir nehmen alle unsere feindlichen Mitglieder, lassen sie ausziehen und schreiben hässliche Botschaften auf die Brüste. Ja, mehr Indoktrination! Wir gehen nach Dresden und rekrutieren weibliche Mitglieder. Wir müssen jetzt handeln. Jetzt ist die Zeit. Darf ich nochmal auf Klugheit würfeln? Gut, dass ich mich daran erinnern, Angrim. Naja, aber ich meine, ich habe genug Fläche, um auch Botschaften auf meine Brust zu schreiben. Aber kein Roman schreiben. Wir würfeln nochmal auf Klugheit, wenn es genehm ist. Warum? Was würfelst du die ganze Zeit? Ich bin nicht wissen sicher, was du wissen willst. Keine Ahnung. Merkst du nicht, dass der Plot wirklich so dumm ist? Ich kann es tiefer. Das ist wirklich das. Angrim, seid ihr zufrieden mit unserem Flugplatz, mit den lustigen Figuren und der nun doch etwas einäugige Schrift? Vergelt nicht die wetschigen Reimbrüche. Mir fehlt noch die Alliteration. Alliterationen? Das ist eine gute Idee, Angrim. Und stellt ihr euch in des Dorfes mitten. Schreibt Nachrichten auf eure Titten. Wo ist dann die Alliteration? Oh. Widerstand wirkt wirklich wuchtig. Widerstand wirkt Wunder. Das ist ein guter. Unser Motto ist doch Tod dem Terror. Dann sollte unser Leitspruch eventuell auch heißen: Titel tötet Terror. Das finde ich gut. Titel tötet Terror. Wenn ich vielleicht eine Frage stellen dürfte. Natürlich, Robert. Welche Talente besitzt ihr eigentlich, um diese Widerstandsbewegung zum Erfolg zu führen? Charisma. Ich habe diese Menschen, die nichts mehr hatten, habe ich unter mir vereint. Und ich habe ihnen das Gefühl gegeben, etwas bewegen zu können. Tarkok nimmt Antrim in den Arm der Gemeinschaft für die Kinder der nächsten Generation eine bessere Zukunft in Radenbench zu erschaffen. Für die Zukunft. Außerdem hat sich kein anderer für den Kosten gut, also gehe ich recht mit der Annahme, dass ihr keinerlei kämpferische oder magische Talente habt. Das Kämpfen habe ich vor langer Zeit aufgegeben. Er kämpft mit seinem Herzen. Das ist richtig, Angrim. Wir alle kämpfen. Denn aus Gewalt folgt nur noch mehr Gewalt. Garstlich, habt ihr immer noch nicht kapiert, dass dies ein Kampf für die gute Sache ist? Wir leisten passiven Widerstand. Habt ihr das schon vergessen? Seid passiver, passiver! Passiver. Wir müssen uns einmal für ein paar Minuten zurücklegen, damit ihr versteht, wie passive Idee funktioniert. Also, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Haben wir uns nicht überlegt, aktiven Widerstand zu leisten? So, mit Terror und so. Brandschutzen. Ja. Was ist, wenn wir die Kinder, für die wir eine Zukunft erschaffen wollen, dabei töten oder verletzen oder traumatisieren? Wir müssen ihre Umgebung entreißen, um ihre Gemüter zu bewahren und in eine glorreiche Zukunft führen zu können. Yay, voll Kinderwohl. So funktioniert das nicht. Ein Kind kann nie glücklich werden an einem Ort, wo es hinkommt und seine Eltern gestorben sind. Wie hat sie gesagt, dass wir die Eltern töten? Außerdem sind die sowieso bald tot. Wenn wir ihre Häuser verbrennen, dann werden die sterben, weil sie nicht schnell genug rauskommen, weil sie so alt sind. Rein rechnerisch töten wir nur die Großeltern. Genau. Das ist auch ein Problem. Kleine Kinder haben eine enge Bindung zu ihrer Omas und Opas. Dann nicht mehr. Wenn die halt diskutieren, achten die da noch auf mich? Kommt drauf an, was du machst, dann sage ich dir. Oder sagt er dir, ob wir das tun. Und bedenke, dass da ein Zwerg ist, der dich nicht leiden kann. Ja, wir sind noch wenn ich mich wegschleichen will, könnte das eventuell klappen? Kommt drauf an, wie viele Feuerbälle du überlebst. Würfel noch mal schleichen. Ja, wenn du mich jetzt aber beim Schleichen entdeckst, wirst du ja nicht gleich vor einen Feuerball auf mich. Und selbst wenn, kann es ja auch wieder passieren, dass ich du einfach so wieder stehe. Du willst vom Tisch wegsteigen. Du kennst ja. Theodor nicht. Außerdem hast du schon versucht, mich anzufangen. Theodor ist nicht so passiv wie sein Chef. Okay. Schleichen. Gut, das ist anders als wenn ich... Wieso eigentlich schleichen, wenn ich mich einfach mit einem Vorwand vom Tisch entfernen konnte? Ja, das wäre vielleicht klüger. Oder das wäre durchaus klüger. Der Zwerg hat gerade auf Sinnesschärfe gewürfelt und der hatte ich gerade ganz gut im Auge. ich müsste mich mal vielleicht einmal für einen Moment entfernen. Irgendwas stimmt da nicht. Das halt gut, ich laufe weg in den Wald. Ein Stück hier im Wald und verschwinde da. Ja, ich folge dir. Ich sehe dich ja die ganze Zeit, ich folge dir einfach. Warum sollte auch jemand einfach in den Wald laufen? Vielleicht, weil er pissen will, ohne gesehen zu werden. Wir haben doch ein Pisszelt. Herr Angrim, folgt mir, der garstige Elf hat irgendetwas vor. Was ist die los? Jetzt kann ich aber auch schleichen würfeln und dann von hier verschwinden. Ich müsste auch Widerstand gegen unseren passiven Widerstand. Trotzdem kann er versuchen zu schleichen. Ja. Also wenn man übrigens, wenn man was schafft, wenn du die Probe schaffst, heißt es nicht, dass es gelingt. Ich muss nur wenden. Was? Hä? Ja, wenn du jetzt schleichen würfelst, hast du einen Punkt über, heißt es nicht, dass. Aber ich muss auch irgendwas würfeln können, um ihn zu verlieren wieder. Nein, kannst du einfach mal ausspielen. Erstmal sind wir uns und ja. Wie soll ich das denn ausspielen? Soll ich dich irgendwie davon versuchst, du kannst mich bestechen. Ich bin goldgierig. Ein bisschen einfältig. Moneden. Er hat halt was gegen dich und du kommst ihm merkwürdig vor die ganze Zeit schon, nicht seit gestern. Und mit der Angst hat er etwas hier Regierungsvolles. Ja, ja, womit ich doch alleine. Ich habe nur Schweißsex im Holster, also von daher. Okay, ich merke, dass er mir folgt. Ja, und Herr Antrieb ist kurz hinter mir. Oh, Scheiße. Ja, was hast du? Was hast du jetzt? Kannst du dich einfach aus dem Lager verpissen, was ist aufgeteilt? Du willst mir anlegen, da funktioniert das nicht so einfach. Da ist ein Pisszelt, wie gesagt. Keine Ausrede. Wer hat denn im Mittelalter ein Pisszelt aufgestellt? Die Terrorzelle Nord, genau. Diese verdammte Terrorzelle Nord. Die geht mir so langsam echt auf den Sack. Aber ich glaube, man musste auch keine Menschenkenntnis würfeln, um zu erkennen, dass du etwas vorhattest. Die ganze Zeit schon. Ja. Ergastig. Die zwei wieder los. Ergastig. Wart ihr einmal hier in Zelle Nord, so kommt ihr niemals wieder vor. Er hat's geschafft. Ja, weil ich früh noch abgehauen bin. Der kommt gleich freiwillig wieder. Pass mal auf. Ja, du. Jetzt war mit Verstärkung. Ja. Aber sie können wir dann ja auch überzeugen. Und, der ist quasi auf Mission, um uns neue Widerstandskämpfer zu besorgen. Ich weiß es noch nicht, du hast ihn innerlich beeinflusst. Ja. Also ich würfel mal einfach Körperkraft und ich komme mit der Rente um den Elfen wieder zurück ins... Ich würfel wegrennen. Ich habe jetzt genau 15 gewürfelt. Du kannst ja versuchen, ihm auszuweichen oder sowas. Ja, und dann kann ich wegrennen. Wenn du schaffst, du dann versuchen, Max, ne? ich habe jetzt Körperkraft gewürfelt, genau 15. Ja, gut. Jetzt muss ich versuchen, das zu überbieten. Körperkraft habe ich 12, der jetzt mit den... Du musst die 1 würfeln, ne? Mhm. Nicht? Also wir... Also in solchen Fällen, Körperkraft gleich machen, ist öfter so zum Beispiel, dass du wie viele Punkte mal überbehält. Du hast in diesem Fall gar keinen Punkt über. Okay. Das würde eher jetzt 11 oder also ab 11 würfeln, würde es funktionieren. Aber das ist alles Meisterentscheid. Ach, ja, aber es ist das tatsächlich was. Was muss ich jetzt würfeln? Du würfelst erstmal Körperkraft und sag mir, wie viel du über hast. Und muss ich da mehr als er über haben? Mach doch erstmal. Lennart, in der Situation würde ich gerne noch Intuition befinden, um zu erkennen, ob ich da vielleicht mal einen Schritt schneller zulegen muss, um aufzuschließen. Und dass du das so ist. Mach ich für mich. Lennart. Ich habe jetzt eine 16. Ja, ich würde Intuition erkennen. Und dann ist er recht waldig, der Wald. Okay. Aber er hat jetzt die 16 gewürfelt, wir können ohne Probleme wieder mitnehmen. Ja, ich habe es erkannt, dass du Zugriff. Hab's erkannt und dann zugelegt, aber du hast ihn schon am Schlawittchen gepackt. Ich habe ihn gepackt und zieh ihn schon zurück. Ja, und ich will mich auch tragen lassen. Ja, Andrin, wir können später auf den Arm. Der Zwerg zieht hinter sich so einen Elfen und den Torwaller her. Der Torwaller hängt ihm so am Bein. Eigentlich wollte ich mich ja nur eben kurz im Wald erleichtern, aber... Dann sieht man mal wieder, wie ihr dämliche, gastigen Elfen seid. Nicht mal das Pisszelt habt ihr erfunden. Ich habe noch gar nichts von dem Pisszelt erfahren. Gut, dass ihr mir das jetzt sagt. Du hast doch wohl alles selbst durchsucht. Habe ich nicht. Doch, das hätte ich ja bestimmt was gefunden. Außerdem ist der Weg zum Pisszelt ordentlich ausgeschildert. Folge der Gerne. Ja, mit Flugblättern. Zum Pinkeln geh nicht in die Welt. Wir haben dafür ja auch erzählt. Oh, das ist so dämlich. Ja. Herr Anführer. Ja, weiß gar nicht, würde ich tun. Schaut unseren ersten Entwurf. Ich bin so stolz. Darf ich einmal sehen? Nicht oh, ein Mops. Ich zeige ihm das gekrickelte Bild. Kannst du mir um meinen Mops? Ich zeige das gekrickelte Bild, was etwas aussieht wie ein zerkrickelter Mops. Ihr meintet also gar nicht Ditten, sondern Möpse. Naja, Mops. Ein Tier, was es eigentlich noch gar nicht geben darf, aber. Kann ich mich wegschleichen, wenn die. Es wird auch nicht mehr wegzuschleichen, bleib doch erstmal da. Das wird dreimal nicht funktionieren. Ich glaube, das kann sich alles aufhängen. Wenn du schleichen willst, würfel dich auf Sinnesschärfe. Hier kriegst du Essen und einen Schlaf, das war willst du unbedingt weg. Ich glaube nicht, dass du das musst. Was nicht mal sind. Du siehst das ja sicher. Ja, aber ich habe ja ein Auge auf ihn. Und jetzt muss ich habe dich immer noch im Blick. Du willst jetzt eine Aktion ausführen. Das führt deine Aktion auf. Wir sitzen in einem Tisch mit rund 20 Leuten. Es fällt auf. Besonders, weil er schon zweimal versucht hat abzuhauen. Weil der Elf schon mal versucht hat abzuhauen. Weil der Elf versucht hat. Es sind ja so 10 Leute. Aha, wir werden immer kleiner. Nee, wir sind doch größer als ich heute schon verdoppelt. Ah, ich glaube, das ist jetzt so. Und ist der Elf nicht mehr ganz frei, klappt es vielleicht bei Versuch 3. Stark. Der war stark. Dichter und Dichter. Wir werden den Widerstand mit Poesie vorantreiben. Das heißt aber Poesie! Wollen wir denn am morgigen Tag dann die neuen Flugholzschnitte in Radenwelsch verteilen? Ich bin so stolz auf mein Werk, jeder soll es sehen. Zurückgehen. Wir schleichen uns tagsüber ganz unauffällig in die schwer bewachte Stadt und verteilen Flugblätter. Nein. Das klappt bestimmt. Wir haben Kontakte zur Stadtwache, denn... Ich hab die Kontakte. Das Einwahr, in der Nähe des westlichen Stadtwurst. Da haben wir doch ganz einfach, da ist das Haus von meiner Mutter. Douglas hat seine Kutsche vergessen. Da im Geller von meiner Mutter können wir eine Zwischenbasis errichten. Darf ich mal, Max, was machst du da? Ich versuche mich wegzuschauen. Schon wieder? Warum denn? Wenn du das dreimal schon gesagt hast. Da sitzen da sitzt 20 Leute um dich rum und versuchst dich immer wieder wegzuschleichen. Du hast dann auch Sinneschärfe gewürfelt. Ja. Damit ich dich bemerken kann. Ich beobachte dich die ganze Zeit. Ja, und ich versuche mich wegzuschleichen. Der Warum denn? Hat dich doch schon einmal erwischt. Und der ja, müsste ich doch garantiert ein zweites Mal, aber ich habe Angriffen dabei. Sei froh, dass sie dich nicht gefesselt haben. Oder andere Dinge. Bei Angriffen wäre ich vorsichtig, nach 20 Uhr, der induziert gerne. Oma! Ich habe das Gefühl, möchte ich uns überlassen. Das liegt mir am Herzen, ja. Wie kommt es dazu? Sprechen wir uns. Wenn wir unsere Differenzen nicht überwinden, können wir nicht gemeinsam Terror gegen das Terror wühlen. Hä? Zwerg denkt immer noch, das wäre zyklopisch, aber ganz sicher ist er sich nicht. Ich bin einfach der Meinung, dass ich unserer Widerstandsbewegung an einem anderen Ort sehr viel hilfreicher sein könnte. Der Anführer traut ihm nicht, das ist ein garstiger Halbelf. Von was für einem Ort reden die denn da? Zum Beispiel der Stadt Dresden. Allerdings ist es sehr, sehr wichtig. Der einzige Ort, an dem er uns helfen kann, ist das Pisszelt. Sehr, sehr wichtig, dass ich zu diesem Ort alleine hingehe. Weil Elfen auch so gern gesehen werden. Alter, war ich nicht noch tot im Terror geschworen? Ein Lügner ist ein Heuchler. Ein garstiger Halbelf. Sollen diese Anschuldigungen wahr sein? Ich kann mich dunkel daran erinnern, dass wir heute Morgen noch eine Episode hatten, in der Halbelf versucht hat, mich zu verzaubern. Aber natürlich, die Erinnerung auch an alles. Lennart, würde ich mittlerweile erkennen, ich habe jetzt auch Menschenkenntnis gewöhnt mit einem Talentwert von 3, ob das die Haltung des Elfen doch nicht dem unserer Gruppe angeglichen, der sich die Haltung nicht angeglichen hat. Kann langsam. Ich dagegen das ist doch nicht wehren? Halt. Nein. Kann ich nicht irgendwie Werk auf Lügen oder Rhetorik? Wie viel hast du über? Ich möchte einfach, ich habe 3 jetzt überversucht, jetzt sein Verhalten so. Mach doch mal überreden und 3 Punkte erschweren. Ich will einfach so ein Verhalten Revue passieren lassen, so nach dem, was ich jetzt alles mitbekommen habe. Ja, lass ihn doch. Und er versucht sein Verhalten so zu gestalten, dass du das nicht merkst. Sein vergangenes Verhalten? Sein Verhalten so zu gestalten. Dann das hat er das halt vorher auch schon gemacht und würfelt jetzt. Okay. Genau, überreden habe ich noch. Oh, hast du jetzt genau über 3 erschwert? Also dass du da minus 3 hast, das hast du da nicht. Hast du nein, das geht, oben auf die Dingens, ne? Die werden da kleiner. Ach so, ja. Also oben immer minus 3. Also. Ja, okay, gut. Also jetzt 8. Hat er richtig, oder? Oh. Wenn er keinen Talentwert hat, sonst geht das davon ab. 8. Ja, ich hab's nicht. Ja, er ist wie ein offenes Buch. Also kann ich erkennen, dass ich ihn keinen Widerständler in ihm erkenne. Sogar der Torvala durchschaut dich. Es geht zu Ende mit dir. Aber hier geht es doch um den passiven Widerstand. Ja, aber, du sollst nicht Widerstand gegen uns leisten, sondern mit uns. Opa, nur wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen, ziehen! Genau. Nur dann können wir es mit dem Regime aufnehmen. Regime? Ach, er hat gesagt. Schinken, schinken. Von mir aus. Ich schnüre da immer noch Zweifel in euren Herzen. Ja, vielleicht bildet euch das ja auch nur ein. Ich meine das ganz ernst, Robert. Wenn ihr nicht bereit seid, mit uns zusammen zu arbeiten, dann werden sich unsere Wege trennen müssen. Und was heißt das jetzt konkret? Ihr wollt mich doch nicht etwa. Welch schmutzigen Gedanken verbergt ihr vor uns? Wir planen nicht, euch zu vergewaltigen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja. Kann ich auch wegrennen würfeln? Alle starren auf dich und du willst jetzt wegrennen. Ja, klar. Ich drehe mich um und renne weg. Du siehst auch, wenn ich schneller bin als du. Erstmal bin ich ziemlich verwundert, aber okay. Ach, kein hier. Könntest du auch mal ein Gespräch kann ich zu singen? Dreimal dazwischen, um wegzurennen. Der Boss blickt dem wegrennenden Elfen nur nach. Du Boss. lass ihn laufen, Herr. Schieß ihn nieder. Sein Herz ist erfüllt von Zweifeln. Theorie und lebt mit Feuerwellen. Wir sind besser ohne ihn. Wir können ihn erneut kontaktieren. Sobald er seine Zweifel bereinigt hat und gelernt, wie schlimm das Regime für die Menschen ist. Bis dahin werden wir ohne ihn klarkommen müssen. Jetzt richtig so richtig gehen unseren Rollenspiel-Marathon hinter uns, ne? Wie hat es dir gefallen? Also ich war tatsächlich überrascht, wie gut mir DSA gefällt. Also ich habe das erst für ein sehr kompliziertes Rollenspielsystem gehalten und das ist es irgendwie gar nicht. Also wenn man sich da so einmal reingefuchst hat, man muss natürlich die Welt kennen. Also wenn man die Welt nicht kennt, in der man sich da bewegt, ne? Ich denke, das kommt mit der Zeit, oder? Ja, es kommt mit der Zeit und wenn dir das Setting dann auch wirklich gefällt, dann wirst du, zumindest geht es mir so, dann auch immer mehr darüber erfahren, liest dich da in die Seiten durch, die Wikis und alles Mögliche, was es dazu gibt. Also meine Motivation ist, was das angeht, jetzt nicht so groß, weil die Jungs uns ja auch gesagt haben, dass demnächst mal DSA 5, glaube ich, rauskommt. Ja, genau. Dieses neue System. Und was ganz lustig ist, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, wenn die fünfte Version rauskommt, dass ich mir dann tatsächlich mal so ein Starterbuch hole. Das wäre auf jeden Fall cool. Dann könnten wir auch mal die fünfte Edition ausprobieren. Genau, und ich glaube, die Jungs hatten dann auch gesagt, die wollten dann auch umsteigen. Weil du fängst dann ja bei Null an und kannst dann mehr oder weniger mit allen gemeinsam anfangen. Na, dann müssen wir dir mal drauf ansprechen, ob die da auch Lust drauf haben. Als nächstes Mal probieren wir ein neues Rollenspiel aus, ne? Ja, genau. Welches? Cthulhu. Cthulhu? Ja, Cthulhu soll... Ist das wieder Cthulhu-Eat? Cthulhu ist spätestens, glaube ich, bei seit South Park, wo er auch vorgekommen ist. Und Justin Bieber gefressen hat. Ja. Die meisten Leuten wahrscheinlich... Bieber! Ist mein Erzfeind, deswegen. Das ist wirklich so. Justin Bieber ist mein Erzfeind. Ja. Jeder Mensch muss einen Erzfeind haben. Meiner ist Justin Bieber. Wusstest du das nicht? Das hast du schon mal gegen Justin Bieber unternommen. Ich? Ja. Ich habe ihn auf Twitter beschimpft. Ja. Und danach hatte ich sogar eine Antwort gekriegt. Oh. Von irgendeinem verrückten Bieber-Fan. weißt du, wie ich mit Justin Bieber umgehe? Gar nicht? Nein. Kennst Game of Thrones? Nein. Also ja, aber nein. Ja, da gibt's diesen Charakter namens Joffrey. Ist dieser kleine Prinz. Mit den blonden Haaren. Der aussieht wie Justin Bieber. Ja, finde ich schon. Ich hörte davon. Und in der ersten Folge gibt es so eine Szene, wo er so von diesem kleinen Gnom Tyrion, diesem Kleinwüchsigen, der auch einer der Hauptpersonen der Serie ist, mehrere Ohrfeigen bekommt. Und davon gibt es so viele Versionen auf YouTube mit Musikunterlage und es ist so herrlich. Aber es... Ist er denn eine Analogie auf Justin Bieber oder ist das beabsichtigt? Nein, die Bücher wurden ja lange vor Justin Bieber geschrieben. Aber es gibt eine Zeit vor Justin Bieber? Stimmt, sie war schön. Ja. Ja, das ist vorbei. Ja, gut, zurück zum Thema Rollenspiel. Wie Max eben sagte, wir werden uns das nächste Mal Cthulhu angucken. Das ist ein bisschen anders aufgebaut als DSA. Also ich weiß noch nicht, wie wir das technisch lösen, weil das ja auch mit Musik und allem. Dann müssen wir uns nochmal hinsetzen. Ich denke, da werdet ihr dann irgendwann im Sommer von hören, wenn es soweit ist. Das heißt, mit DSA ist es jetzt erstmal vorbei. Wir werden aber definitiv wieder zurückkehren. Und auch diese Story, die jetzt hier heute noch weitergegangen ist und sicherlich auch sehr spannend war, fand ich zumindest. Also wenn ich das nicht selber produziert hätte, ich würde es hören. Damit geht es aber auf jeden Fall noch weiter in diesem Jahr, also keine Sorge. Da hören wir uns auch nochmal wieder. Ja, ich hatte mich auch lange drauf gefreut, mal DSA zu spielen. Hatte ich ja auch schon, glaube ich, im Voraus in der ersten Folge schon gesagt. Sind deine Erwartungen erfüllt worden, was das angeht? Weil du hattest ja dich auch vorher schon mal sehr intensiv damit beschäftigt, mit dem Thema Rollenspiel. Ja, ich muss sagen, leider nur teilweise. Warum? Also Max und Lennart und Marvin. Marvin, genau. Marvin haben sich da auch eine klasse Rollenspielrunde auf die Beine gestellt. Ganz klar, großes Lob an die. Aber fand auch nicht ganz, was ich mir da davon vorgestellt habe. Ich meine, was erwartest du, dass sie sich da in irgendwelche Fellmäntel hüllen und Bier aus dem Horn trinken? Also das, ich denke, das ist auch ein bisschen zu viel erwartet. Und das wäre auch genau das gewesen, worauf ich keine Lust gehabt habe. Also ich habe tatsächlich, meine Erwartungen haben sich tatsächlich erfüllt. Hm. Ich hatte, und das haben wir haben uns ja Samstag auch nochmal ein bisschen theoretischer drüber unterhalten. Ich hatte wirklich Angst davor, dass das so ein stupides, ich gucke in den Raum, was sehe ich in dem Raum? In dem Raum siehst du eine Truhe. Ich öffne die Truhe, was ist in der Truhe? Dort ist ein Messer, 3 Rattenköttel und 5 Goldstücke drin. Ja, ich nehme alles außer den Rattenköttel. Ja, dann würfel mal auf das und das. Na, da hatte ich wirklich Angst vor. Na, und so dieses sehr theoretische, und das ist ja auch das, wie ich so diese Computerrollenspiele oft einfach wahrnehme, als sehr steril, als sehr langsam in dem Sinne, das sind sie vielleicht gar nicht mehr, aber das ist so das, was ich die empfinde. Mhm. Und genau davor hatte ich eben auch vor diesem Pen and Paper sehr viel Angst. Ich denke schon auch, dass Lennart das für uns ein bisschen lustiger gestaltet hat, aus von sich heraus, damit man nicht so hardcore jetzt mit den ganzen Sachen konfrontiert ist. Aber ich habe tatsächlich mehr Rollenspiel erfahren als dieses stumpfe Gewürfel. Und ich glaube, das hat ja auch vor allem Dustin so ein bisschen reingeritten, weil er dann hinterher das Gefühl hatte, er hätte mehr würfeln wollen. Ja, auf das Würfeln kam ja auch gar nicht mal so an. Ich habe halt nicht so mehr so dieses Lustige. Ja. Ich hatte so ein bisschen mehr so ein Einstiegsabenteuer erwartet, schon so irgendwie mit, es driftet ja vor allen Dingen am Ende ziemlich schon fast in die Richtung Parodie ab. Und ja, durch den wie hieß er denn noch? Ich komme auf den Namen jetzt nicht, aber auf den. Ja, den Anführer von Zelle Nord da. Genau. Gut, aber ich meine, du musst da natürlich als Spieler auch versuchen, dich auf solche Situationen einzustellen. Und ich meine, ich will dich jetzt nicht irgendwie kritisieren oder sowas, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast irgendwann auch den Bezug zur ganzen Situation verloren. Das hört man dann jetzt, gerade auch vor allem jetzt in der letzten halben Stunde, hört man das sehr deutlich, dass du dann einfach überhaupt nicht mehr begreifst, so, was da um dich herum passiert. Woran lag das? Die Situation wurde einfach ein bisschen zu bizarr für mich, fand ich. Und nicht irgendwie so auf so, hat mir auch keinen Spaß mehr wirklich gemacht, weil ich habe einfach, wie gesagt, wie du gesagt hast, ich habe nicht begriffen, was los war. Ich dachte, vielleicht liegt da wirklich irgendein Fluch auf uns, dass dieser komische Anführer da, obwohl er den totalen Stuss erzählt hat, die ganzen anderen Leute da so unter Kontrolle hatte, dachte ich vielleicht, dass das irgendein übernatürliches Wesen ist, ja. Vielleicht irgendwie eine komische Personifizierung der Gerechtigkeit, der Rebellion, der Freiheit. Ja, so ein komischer Scheiß. Lennart hat das auch irgendwie angedeutet. Ich muss das bei Zeiten nochmal nachrecherchieren, ob es diese Figur wirklich gibt. Weil Lennart hat eine Anmerkung gemacht, die darauf schließen lässt, dass es diese Figur unter Umständen wirklich geben soll in dem DSA-Fluff. Aber da muss ich nochmal reingucken. Also doch. Ja, ich habe es noch nicht nachrecherchieren können. Ich finde das dann aber auf jeden Fall in den Shownotes dieser Sendung auf jeden Fall auch wieder, wenn es das tatsächlich geben sollte. Im Zweifelsfall hat er sich das einfach wirklich ausgedacht. Kann ja sein. Nö, also mir hat das wirklich großen Spaß gemacht, weil man da einfach auch vor allem gesehen hat, wie kreativ Lennart ist. Hm. Und das hat sich dann ja auch vor allem nochmal auch in der Unterhaltung zwischen den Aufnahmen so ein bisschen rauskristallisiert, wie eloquent Lennart eigentlich wirklich ist. Also ich finde ihn einen unheimlich kreativen Menschen. Also er ist als Game Master mehr als geeignet. Es hat mir großen Spaß gemacht, unsere Sendung einfach mal aus der Hand zu geben und Lennart das einfach mal zu übernehmen zu lassen, weil ich ja tatsächlich da weder großartig moderiere noch irgendwie Ansagen mache, sondern das ist ja tatsächlich dann in dem Fall Lennarts Aufgabe, uns da zu führen. Wie gut mir das da gefallen hat, mich einfach auch mal in so eine Welt zu setzen, die von wem anders erschaffen wurde. Und dann einfach versuchen, in den so allein die Szene, ich glaube, das war jetzt in Folge, das war in Folge 3, wie wir da auf der Kutsche sitzen und diese scheiß Kutsche nicht ans Laufen kriegen, weil ich mich da total verwürfel. Ja, das war auch super. Das war also, und dann einfach mal zu gucken, du hast dieses Talent Fahrzeuglenken, aber wenn du natürlich nicht würfeln kannst oder falsch würfelst, bringt dir dein scheiß Talent nichts. Hm. Ist klar. Etwas bizarr fand ich dann irgendwann die Situation, wo wir da im Wald waren und du als erstes diesen Magier angegangen bist. Total grundlos und total da über... Hätte ich Leroy Jenkins rufen müssen. Nein, da hättest du gar nichts rufen müssen. Da hättest du aber sitzen bleiben müssen und dann hätten wir uns überlegen müssen, wie reagieren wir erstmal da drauf. Und das Erste, was du machst, in plain sight, loszuschleichen. Alle gucken dir dabei zu. Ich hätte da so wirklich so ein Bild vor Augen. Weißt du, ich sitze auf dem Kutschbock, hast du noch die Zügel in der Hand. Die Pferde stehen, weil natürlich kein Weiterkommen mehr da ist. Guck dir dabei zu, wie du... Alle gucken dir dabei zu, wie du so langsam von dieser Kutsche schleichst. Marvin guckt dir so hin und her, also als Magier, der da natürlich da vor dem Baum saß. Und alle um dich herum, da saßen 6 Leute in dem Raum. Und 5 Leute haben sich gefragt, was zur Hölle machst du da? Das passte gut in die sowieso bizarre Grundstimmung des ganzen Episodes. Ja, aber das war so, du musst dir erst einmal vorstellen, wie das von außen aussieht, wenn man sich das wirklich mal so vorstellen würde, als wirkliches Happening, so in einem Comic oder in einer Zeichentrickserie. Mach ich doch. Nein. Und dann schleicht da einer oder versucht da irgendwie unbemerkt von einem Kutschbock runterzukrabbeln und alle gucken ihm dabei zu. Was soll das? Ich fand's recht lustig. Ja, war's auch. Also fand ich sowieso dann auch, wo er dann anstürmt und der Magier versucht, ihn mit einem Blitzring oder sonst was wegzuzappen und er will so, puff, macht nichts. Ja, Marvin hat mehrere Male versucht, in den letzten Ausgaben zu zaubern. Und es ist noch jedes Mal schief gegangen. Also, das ist kein, sowieso alles. Kein sehr begabter. Also, wie gesagt, Lennart fand ich super mit seiner Rolle da als dieser Anführer. Der hat ja im Prinzip in der aktuellen Sendung war er ja gar nicht anders zu hören als mit dieser komischen Stimme. Hammer Mama. Kannst gar nicht nachmachen. Ja, also wie gesagt, also geht mit DSA auf jeden Fall noch weiter. Da gucken wir uns dann auch noch mal ein bisschen was anderes an in der Zwischenzeit. Geplant ist, wie gesagt, als nächstes Cthulhu. Mhm. Das kommt als nächstes und wir wollen uns gerne auch mal angucken. Nipajin, nochmal eine Bitte an euch, wenn ihr selber Rollenspielfans seid und irgendwie im Raum Münsterland lebt, also irgendwas, was man um Münster herum oder um Rheine herum, Kreis Steinfurt, Münsterland, irgendwie so um die Ecke wohnt und ihr seid selber Rollenspieler und ihr seid in der Lage, ein anderes Rollenspielsystem uns zu erklären, dann setzt euch doch mal bitte mit uns in Verbindung. Max, wie heißt unser Twitter-Account, wenn du mit Kaffee trinken fertig bist? Ja, der Kaffee wird schon kalt. Das geht schnell. @nerdnerd_de. Genau, unser ADN-Account heißt @nerdnerdnerd. Und unsere E-Mail-Adresse nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Genau, und kommentieren könnt ihr bei uns unter nerdnerdnerd.blogsport.eu. Genau, unter nerdnerd.blogsch. Da könnt ihr uns auch noch erreichen. Also einfach mal irgendwie durchtwittern, durchmailen oder kommentieren. Wenn ihr Bock habt, mit uns mal eine Sendung aufzunehmen, dann seid ihr unter Umständen demnächst mal mit uns an einem Tisch. Und beschmeißt uns wahrscheinlich nach einer halben Stunde mit Würfeln. Oh ja. Max, dann kommt jetzt die Abspannmusik. Oh, freust du dich auf die Abspannmusik? Ja, genau. So, die Abspannmusik. Komm, jetzt nämlich die Abspannmusik. Herrlich. Diese himmlischen Klänge. Abspannmusik! Nicht tanzen. Warum nicht? Ich weiß, dass es aussieht wie ein toter Elefant, aber...